deutsche Sprache und deutsche Lieder vermisse ich hier wohl jeden Tag. In der Schule Gehirnerweichung und überall ein fremder Menschenschlag. Keine Rente und keine Kinder, Gemeinschaftsdenken auf den Müll. In der Bild seltene Stories und dazu linkes Heuchelei-Gebrüll. Ihr Lügner! Ich will mein Land zurück, das lass ich mir nicht nehmen. Ich will mein Land zurück, komm, drück die Heimat raus. Ich will mein Land zurück, das müsst ihr doch verstehen. Denn dieses ist mein Vaterland, hier bin ich zu Haus. Die Entlösung des deutschen Volkes, Zukunftspläne sind parat. Einwanderung und Müllsortierung und in Berlin Verrat. Und ich soll in diesem Wahnsinn schweigen und brav meine Steuern zahlen. Ihr könnt mich mal mit eurem Zeitgeist in euren Völkermord zentral. Haut ab! Wir wollen unser Land zurück, wir lassen's uns nicht nehmen. Wir wollen unser Land zurück, komm, drück die Heimat raus. Wir wollen unser Land zurück, das müsst ihr doch verstehen. Denn dieses ist unser Vaterland, hier sind wir zu Hause.